I want you to turn to Psalm 138. Bitte geht zum Psalm 138. And John 14. Und Johannes 14. And as you're finding those two places, und während ihr die zwei findet, I want to take 2 minutes to review last week. Will ich 2 Minuten nehmen, um letzte Woche zu wiederholen. The devil would like to neutralize us by making us discontent. Der Teufel möchte uns neutralisieren, indem er uns unzufrieden macht. And he would like to make us discontent in the plan of God. Und er möchte uns im Plan Gottes unzufrieden machen. By getting us to believe that God is not faithful to his promises. Indem er uns dazu bringt zu glauben, dass Gott seinen Verheißungen gegenüber nicht treu ist. By getting us to believe in promises that are not God's promises. Indem er uns dazu bringt, Verheißungen zu glauben, die gar nicht Gottes Verheißungen sind. Number one, and then he would like us to be content. Erstens, und dann möchte er, dass wir zufrieden sind. Satan would like us to be content. Satan möchte, dass wir zufrieden sind. With far less. Mit sehr viel weniger. Than what Christ died to give us. Als das, wofür Christus gestorben ist, dass es uns geben kann. So there's a satanic contentment. Da ist eine satanische Zufriedenheit. And there's a satanic discontentment. Es gibt eine satanische Unzufriedenheit auch. But there's a godly contentment. Aber es gibt auch eine göttliche Zufriedenheit. And that means I am satisfied. Und das heißt, ich bin zufrieden. With nothing less than all of God's promises. Mit nicht weniger als allen Verheißungen Gottes. Well, let's say this. That's a godly discontentment is I'm not happy with anything less than all of God has given me. Eine gottselige Unzufriedenheit ist diese, die sagt, ich bin nicht zufrieden mit weniger als allem, was Gott mir geben will. And a godly contentment means und göttliche Zufriedenheit bedeutet, I desire nothing outside of what God has promised me. Ich sehne mich nach nichts außerhalb dessen, was Gott mir verheißen hat. Now in Galatians 3:16, Paul spoke of the promises made to Abraham. In Galater 3:16 sprach Paulus von den Verheißungen, die Abraham gegeben wurden. And he said, und er sagte, regarding the promise to Abraham, was die Verheißung Abrahams betrifft, God does not say, Gott sagt nicht, it is to his seeds, plural. Es gilt seinen Samen, Nachkommen, plural. But God says it's to his seed, singular. Sondern Gott sagt, das bezieht sich auf seinen Nachkommen, Einzahl. And these words, diese Worte, God does not say, Gott sagt nicht, needs to be a part of our life, muss ein Teil unseres Lebens sein, and our thinking, müssen und unseres Denkens. And we need to ask ourselves, is that what God is saying? Und wir müssen uns fragen, sagt das Gott? We need to say, what is God not saying here? Wir müssen sagen, was sagt Gott nicht hier? Because our contentment in the plan of God, weil unsere Zufriedenheit im Plan Gottes, will only be as secure, wird nur so sicher sein, as we are accurate in our understanding of what God promised. In dem Maße, in dem wir genau verstehen, was Gott verheißen hat. It's like a compass. So wie ein Kompass. True north is God's promise. Der wahre Norden ist Gottes Verheißung. But if I'm not sure exactly what he promised, aber wenn ich nicht genau weiß, was er verheißen hat, then I'm not headed in the right direction. Dann gehe ich nicht in die richtige Richtung. So, did we pray yet for this? Haben wir gebetet? Father in heaven, bless these words. Vater im Himmel, segne diese Worte. And anoint them. Und salbe sie. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. John 14. Johannes 14. Verse 13. Vers 13. Whatever you ask in my name, was immer ihr in meinem Namen bitten werdet, that will I do, das werde ich tun, so that the Father may be glorified in the Son. Damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. If you ask anything in my name, I will do it. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. What is the Lord not saying here? Was sagt der Herr hier nicht? This verse, dieser Vers, has been used by the devil, wurde vom Teufel benutzt, probably very often, wahrscheinlich sehr oft, to discourage believers, um Gläubige zu entmutigen, in trusting the character of God, dem Charakter Gottes zu misstrauen. It says if I ask anything, es heißt, wenn ich um irgendetwas bitte, he will do it. Wird er es tun. Is that what he said? Sagt es das wirklich? What is he not saying here? Was sagt er hier nicht? He says, if you ask anything in my name. Er sagt, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen. He doesn't say, if you ask anything, I'll do it. Er sagt nicht, wenn du irgendetwas bittest, werde ich es tun. Oh, I understand now. Ah, jetzt verstehe ich. I understand. I've got to ask in Jesus' name. Ich muss einfach in Jesu Namen bitten. Oh, Lord Jesus, I pray right now. Herr Jesus, ich bitte jetzt. That girl right there, dieses Mädchen da, who came in the church last week, die letzte Woche in die Gemeinde gekommen ist, in Jesus' name I pray, in Jesu Namen bete ich, she would be my wife, dass sie meine Frau wird, and that she would come over and talk to me, und dass sie zu mir kommt und mich anspricht, in Jesus' name, in Jesu Namen, amen, amen. The girl never came over and talked to me. Sie ist nie zu mir gekommen, hat nie mit mir gesprochen. I'm waiting 3 years now. Jetzt warte ich schon 3 Jahre. Pretty disappointed in the promises of God. Bin ganz schön enttäuscht über die Verheißungen Gottes. Well, what did God not say here? Und was hat Gott hier nicht gesagt? He said in my name. Er sagte in meinem Namen. Do we understand what it means to pray in his name? Verstehen wir, was es bedeutet, in seinem Namen zu beten? Let's turn to Psalm 138. Gehen wir zu Psalm 138. Verse 1. Vers 1. I will give thanks with all my heart. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. I will sing praises to you before the gods. Ich will dir spielen vor den Göttern. I will bow down toward your holy temple. Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel. Now watch. Und jetzt passt auf. And give thanks to your name. Und deinen Namen preise ich. For your loving kindness and your truth. Wegen deiner Gnade und Treue. Watch this. Jetzt passt auf. For you have magnified your word above all your name. Denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. The NASB version says according to your name. Die englische Version sagt gemäß deinem Namen. The New American Standard Bible, but the Amplified, the King James and the Elberfelder say above your name. Und die anderen Übersetzungen sagen über deinem Namen. And it's interesting what he's talking about here. Und es ist interessant, worüber er hier spricht. Is that in all of David's experience with God? Ist in der ganzen Erfahrung Davids mit Gott. The thing that has had the greatest impression on his heart. War das, was den größten Eindruck auf sein Herz gemacht hat? Wasn't the stars in the heaven? Waren nicht die Sterne im Himmel? Wasn't the rising of the sun? Nicht der Sonnenaufgang? It wasn't the birds of the field? Nicht die Vögel des or Feldes? The flowers? Oder die Blumen? Or the birth of his children? Oder die Geburt seiner Kinder? It was God's faithfulness to his word. Es war Gottes Treue seinem Wort gegenüber. This is what amazed him. Das hat ihn erstaunt. That what God promised. Dass das, was Gott verheißen hat. You will be king. Du wirst König sein. You're anointed king. Du bist gesalbter König. And then the circumstances. Und dann die Umstände. Seem exactly the opposite. Sehen genau gegenteilig aus. The situations he is in seem to contradict what God has promised. Die Situation, in der er sich befindet, scheint den Verheißungen Gottes zu widersprechen. It seems now impossible. Jetzt scheint es unmöglich. What God has said can possibly take place. Dass das, was Gott verheißen hat, überhaupt irgendwie geschehen kann. I mean, I'm running from Saul in the wilderness. Ich renne vor dem Saul. He's got 3,000 of his best warriors. In der Wüste, er hat 3,000 seiner besten Krieger. I'm with 600 men. Ich bin mit 600 Männern. And all of their families. Und all ihren Familien. And we're fugitives trying to hide. Und wir sind Flüchtlinge, die versuchen sich zu verstecken. And how long can this go on? Wie lange kann das gut gehen? Finally David goes into the land of the Philistines. Schließlich geht David in das Land der Philister. And what God has promised. Und was Gott verheißen hat. It seems like it's not going to happen. Scheint so, als würde es nie zustande kommen. But like King Solomon said. Aber wie König Salomon sagte. In 1 Kings 8:56. 1. Könige 8:56. He said not one word. Er sagte nicht ein Wort. Of what you have promised. Von deiner Verheißung. Has fallen to the ground. Ist auf den Boden gefallen. Not one word. Nicht ein Wort. And this is what David is talking about here. Und darüber spricht David hier. You have magnified your faithfulness to your word. Du hast deine Treue deinem Wort gegenüber groß gemacht. You have magnified your word through your faithfulness. Du hast dein Wort groß gemacht durch deine Treue. Above your very nature. Über dein eigenes Wesen. Above your omnipotence. Über deine Allmacht. All the other things that are obvious. Und all die anderen Dinge, die offensichtlich sind. Your faithfulness to your word stands out to me. Deine Treue deinem Wort gegenüber ist mir deutlich. Now, turn to Psalm 34. Gehen wir zu Psalm 34. And we'll try to use the Beamer tonight for those who may not have a Bible. Wir versuchen den Projektor zu benutzen für die, die keine Bibel haben. Okay, can you put me on there, Casimir? Here we go. Okay, Psalm 34. Psalm 34. This is the New American Standard Version. Die eine bestimmte Version im Amerikanischen. Yeah, and the Elberfelder. Und eine andere Elberfelder. Yeah. Okay, let's read from verse 17. Lesen wir von Vers 17. The righteous cry, and the Lord hears. You can read it right off the screen. Sie schrien und der Herr hört. Schreien und der Herr hört. And delivers them out of all their troubles. Aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? How many people are in trouble tonight? Wie viele Leute befinden sich in Schwierigkeiten Thank heute you. Abend? At least one. Okay. Wenigstens einer. I thought I was the only one. Okay, there's two of us now. Jetzt sind wir schon zu zweit. Okay, he delivers them out of all their troubles. Aus all ihren Bedrängnissen rettet er sie. That's clear, isn't it? Das ist deutlich, oder? Isn't it absolute? Isn't all an absolute? Ist nicht alles ein Absolutum? I mean, it doesn't say most. Es heißt nicht das meiste. It doesn't say almost all. Oder fast alles. It says all. Es sagt alles. But what does it not say there? Aber was steht dort nicht? And if you were here this morning, don't scream it out. Und wenn ihr heute Abend früh hier wart, dann schreit es nicht heraus. There's something there that the Lord is not saying. Da gibt es etwas, was der Herr nicht sagt. And this is what we need to ask ourselves when we look at the promises of God. Und das müssen wir uns fragen, wenn wir die Verheißungen Gottes anschauen. Let's go further. Gehen wir weiter. The Lord is near to the brokenhearted. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. And saves those who are crushed in spirit. Und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. You feel crushed tonight, maybe? Fühlt ihr euch zerschlagen? Anybody? Jemand? Well, that makes two of us. Thank you. Okay. Wieder zwei. Many are the afflictions of the righteous. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. But the Lord delivers him out of them all. Aber aus dem allen errettet ihn der Herr. Is that encouraging or discouraging tonight? Ist das ermutigend oder entmutigend heute Abend? Does the devil use that as a projection? Benutzt der Teufel das als Projektion? Well, God promised it. What's wrong with you? Naja, Gott hat es verheißen. Was stimmt bei dir nicht? Still in this same old marriage. Bist immer noch in dieser alten, langweiligen Ehe. Still in this same old job. Immer noch an diesem alten, langweiligen Job. Still looking at the same old person in the mirror every morning. Schaust immer noch im Spiegel. Schaut dir dieselbe alte, langweilige Person entgegen. What does the Lord not say here? Was sagt der Herr hier nicht? He doesn't say, er sagt nicht, that he will deliver them out of all of their trouble, dass er sie aus all ihrem Unglück erretten wird. Immediately. Sofort. He doesn't say immediately. Er sagt nicht sofort. And we need to ask ourselves these kind of things when we look at the promises of God. Und diese Dinge müssen wir uns fragen. Diese Fragen müssen wir uns stellen, wenn wir das Wort Gottes anschauen. I want you to look at the next verse and you'll be surprised. Und ich möchte euch den nächsten Vers zeigen, ihr werdet erstaunt sein. He keeps all his bones, not one of them is broken. Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. That is a prophecy of the cross. Das ist eine Prophezeiung vom Kreuz. That is a prophecy of the passion of Christ. Das ist eine Prophezeiung der Leiden Christi. What does one Verse 19 have to do with verse 21. Was hat Vers 19 mit Vers 21 zu tun? He delivers him out of all his distress. Er befreit ihn aus allem Unglück. And not one of his bones will be broken. Und nicht eins seiner Gebeine wird gebrochen. Wait a minute. I've seen the movie The Passion. Na warte mal, ich habe doch den Film Die Passion gesehen. And it doesn't appear to me like the Lord delivered him out of it. Und es scheint mir nicht so, als hätte ihn der Herr daraus befreit. But it doesn't say immediately. Aber es heißt ja nicht sofort. And the second part of this verse 20, und der zweite Teil des Verses 20, that's fine, gives us immediate insight, gibt uns sofortigen Einsicht into how the Lord is thinking. Da hinein, wie der Herr denkt. Let me suggest this. Lass mich das vorschlagen. That the Lord delivers me out of all my distress, dass der Herr mich aus all meinem Unglück befreit, as soon as his purpose in the distress is fulfilled. Sobald seine Absicht in diesem Unglück erfüllt ist. And he protects me in the distress, und er beschützt mich im Unglück, until he delivers me out of the distress, bis er mich aus dem Unglück befreit. Now go to the next verse. Gehen wir zum nächsten Vers. This is John chapter 19. Das ist Johannes 19. Verse 32. Vers 32. The soldiers came and broke the legs of the first man. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des ersten. And the other who was crucified with him. Und des anderen, der mit ihm gekreuzigt war. But coming to Jesus, when they saw that he was already dead, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, they did not break his legs. Brachen sie ihm die Beine nicht. Verse 36. Vers 36. For these things came to pass to fulfill the scripture. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde. Not a bone of him shall be broken. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Now, considering for those of us who have seen the movie The Passion, diejenigen von uns, die den Film Die Passion gesehen haben, the chances of a bone not being broken, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bein nicht gebrochen wird, he was punched in the face, er wurde ins Gesicht geschlagen, so many times, so oft, that you didn't know who he was. Dass du ihn nicht mehr erkennen konntest. The jaw was not broken. Das Kiefergelenk war nicht the nose gebrochen. Was not broken. Nicht die Nase. The teeth were not broken. Die Zähne nicht. He carried this cross and he fell. Er hat das Kreuz getragen und fiel. The toes were not broken. Die Zehen waren nicht his gebrochen. His fingers were not broken. Seine Finger waren nicht gebrochen. His elbow was not broken. Sein Ellbogen nicht. They nailed him to the cross. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. And they didn't break a finger. Und sie haben keinen Finger zerbrochen. Which they could have easily done, missing the nail and smash three fingers broken. Was ihnen leicht passieren hätte können, wenn sie den Nagel vorbei getroffen hätten. They could have broke part of his bone in his foot. Sie hätten Teil seiner Knochen im Fuß brechen by können. By putting the nail in the wrong place or missing the nail. Wenn sie den Nagel an den falschen Ort geschlagen hätten oder vorbeigeschlagen hätten. But it never happened. Aber es ist nicht passiert. Because God was with him in the distress. Weil Gott mit ihm war, bei ihm war im Unglück. And was protecting him in it. Und hat ihn in dem Unglück bewahrt. Because God had a purpose in it. Weil Gott da eine Absicht damit hatte. And as soon as the purpose was fulfilled, und sobald die Absicht erfüllt war, the Lord said, into thy hands I commend my spirit. Sagte der Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. And he was delivered out of all his distress. Und er war aus all seinem Unglück befreit. And this is the same thing with us. Und so ist es auch bei uns. We are in circumstances. Wir befinden uns in Umständen. And these promises are true. Und diese Verheißungen gelten. Now if we turn to 2 Peter chapter 1, gehen wir zu 2. Petrus 1. You'll see the connection now between the promises of God, da seht ihr die Verbindung zwischen den Verheißungen Gottes, the name of God, dem Namen Gottes, and the nature of God. Und dem Wesen Gottes. David said, David sagte, I praise your name, ich preise deinen Namen, for you are faithful, denn du bist treu. You cannot separate God's name from his nature. Du kannst Gottes Namen von seinem Wesen nicht trennen. His name is his nature. Sein Name ist sein Wesen. Godliness from last week. Gottseligkeit von der letzten Woche. Right? The end of the commandment is godliness. Das Ziel der Gebote ist Gottseligkeit. And godliness means that God is being manifested in my life and through my life. Und Gottseligkeit bedeutet, dass Gott sich beweist durch mein Leben und in meinem Leben. Someone could say, I don't like people. Jemand könnte sagen, ich mag keine Leute. Good. Gut. Then God will do it. Dann wird Gott das machen. I'm not the studying kind of person. Ich bin nicht so jemand, der so gern studiert. No, it's really hard for me to read a Bible. Das ist schwer für mich, die Bibel zu lesen. No problem, God will do it. Kein Problem, Gott wird es tun. God works in us. Gott wirkt in uns. Both to will and to do of his good pleasure. Das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. 2. Peter 1, watch this. 2. Petrus 1, schauen wir uns das an. This is so good. Das ist so gut. Okay, verse 4. Vers 4. For by these things God has granted to us his precious and magnificent promises. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. We just talked about two of them. Über zwei haben wir gerade gesprochen. Anything you ask in my name, I'll do it. Was immer du in meinem Namen bittest, this werde ich tun. This is a magnifico promise. Das ist eine große Verheißung. I mean, how much bigger can you get than that? Wie viel größer kann es werden? Anything you guys ask in my name. Alles, was ihr in meinem Namen bittet, I'll do it. Mach ich. You promise? Versprichst du's? Ja. Oh yeah. Ja. Anything you ask in my name. Was immer du mich bittest, I'll do it. Mach ich. Wow. That's a big promise. Das ist eine große Verheißung. He will deliver us out of all our distress. Er wird uns aus all unserem Unglück befreien. Big promise. Eine große Verheißung. And look at this. Schauen wir uns das an. He granted to us precious, magnificent promises. Er gab uns kostbare und große Verheißungen, größte Verheißungen. So that by these promises, damit ihr durch sie, you may become partakers of the divine nature. Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Are you still following me? Seid ihr noch bei mir? We become partakers of his nature. Wir werden Teilhaber seiner Natur. David said, "Your word." David sagte, dein Wort. The faithfulness to your word. Die Treue deinem Wort gegenüber. It blows me away. Das braucht mir den Verstand. More than the rising of the sun. Mehr als das der Sonnenaufgang. More than the end of the universe. Mehr als das Ende des Universums. Wow. Wow. Now through his word, jetzt durch sein Wort, we become partakers of his nature. Werden wir Teilhaber seiner Natur. I'm trusting what he said. Ich vertraue dem, was er sagt. He will give me wisdom. Er wird mir Weisheit geben. Generously. Großzügig. James 1:5. Jakobus 1:5. He will give all men wisdom. Er wird allen Menschen Weisheit geben. Lord, you said it. Herr, du hast es gesagt. I lack it. Es fehlt mir. And I want it. Und ich möchte es. Oh Lord Jesus, give me wisdom. O Herr Jesus, gib mir Weisheit. And we'll get wisdom. Und wir werden Weisheit bekommen. And suddenly we're walking with God's wisdom. Und plötzlich wandeln wir mit Gottes Weisheit. And his nature. Und seiner Natur. I'm a partaker of the wisdom of God. Ich bin ein Teilhaber der Weisheit Gottes. Lord, I'm having such a hard time loving people. Herr, es fällt mir so schwer, Menschen zu lieben. You know, I was a recluse all of my life. Du weißt, ich war mein Leben lang zurückgezogen. One of those computer nerds. So ein Computerfreak. Who just stayed in his room for years. Der nur jahrelang in seinem Zimmer blieb. I finally shaved. Endlich habe ich mich rasiert. Cut my hair. Meine Haare geschnitten. Took a shower. Eine Dusche. And here I am. Und jetzt bin ich da. And there's people. Und da sind Menschen everywhere. Überall. Dozens of them. Tausende, Dutzende. Wow. Oh Lord, work in me. O Herr, wirke in mir. To love one another. Dass ich lieben kann einander. I can't do this, but you can do this. Ich kann das nicht, aber du kannst es tun. I'm going to step out in faith in your promise. Ich werde im Glauben auf deine Verheißung hinaus austreten. Here I go. Nach vorn gehen. Jetzt komm Hello. Ich. Hallo. My name is Freddy. Ich heiße Freddy. I'm a computer recluse nerd. Ich bin ein Computerfreak zurückgezogener. You are the first person I've talked to in 15 years. Du bist der erste, mit dem ich in 15 Jahren spreche. And I'm totally freaking out. Und ich bin zu Tode erschreckt. Oh God, help me. Oh Herr, hilf mir. And you're stepping out in faith. Und du gehst nach vorne im and Glauben. And people come up and they say, "What is your Freddy's your name?" Und die Leute kommen und sagen, "Wie heißt du, Freddy?" Oh, it's so nice to see you here. Es ist so schön, dich hier zu sehen. Really? Wirklich? It's a miracle. Es ist ein Wunder. It is a miracle. Es ist ein Wunder. You are partaking of the nature of God. Du bist ein Teilhaber des Wesens Gottes. By standing on a promise. Indem du auf einer Verheißung stehst. Taking it. Und sie understanding it accurately. Und sie genau verstehst. And now that the nature of God is being manifested through me. Und jetzt, wo das Wesen Gottes in mir spürbar wird. Jesus says. Sagt Jesus. Ask anything in my name. Alles, was du bittest, in meinem Namen. In my nature. In meinem Wesen. And I'll do it for you. Dann werde ich es tun für dich. If my wisdom. Wenn meine Weisheit. And my love. Und meine Liebe. And my power, und meine Macht, my purity, meine Reinheit, my holiness, meine Heiligkeit, not yours, nicht deine, mine, meine, is being manifested in you, sich in dir beweist. Ask anything. Dann bitte, was du willst. I trust you. Ich vertraue dir. Because I trust my own nature in you. Weil ich meiner eigenen Natur in dir vertraue. So, ask anything, I'll do it. Also, anything. Frag bitte mich um etwas, ich werde es tun. If you're under the control of my nature, wenn du durch mein Wesen kontrolliert wirst, ask anything. Frag, was du willst, bitte. Wow. This is awesome. Das ist erstaunlich. Now let's close with a little story from Daniel 3. Schließen wir ab mit einer kleinen Geschichte von Daniel 3. We all go through circumstances. Wir gehen durch schwere Umstände. And we all see the promises of God. Und wir haben alle die Verheißungen Gottes gesehen. Like Psalm 34, 17 and 19. Wie Psalm 34, 18 and 20. 18 und 20. Right? 18 und 20, yeah. Right. And we say to ourselves, und wir sagen zu uns, He delivers us out of all of our problems. Er befreit uns aus all unseren Problemen. But I have problems. Aber ich habe ja Probleme. And I'm not being delivered out of them. Und ich werde nicht aus denen befreit. Nebuchadnezzar made a decree. Hat ein Dekret erlassen. Everyone will bow down to this golden image. Dass jeder sich vor diesem Götzenbild verbeugen muss. He announced it. Er hat eine Zeit festgelegt, the hat es ansagen blew, lassen, die Trompeten. And all of Babylon bliesen. Went, oh, und alle haben sich gebeugt und angebetet. Except three guys. Außer drei Burschen. At least three guys. Mindestens drei. How come you guys aren't worshiping? Warum betet ihr nicht an? We're not worshiping a piece of gold. Wir beten kein Stück Gold an. We only worship the true God. Wir beten nur den Heiligen, den wahren Gott an. Wait till Nebuchadnezzar hears about this one. Na warte, bis der Nebuchadnezzar das hört. Three guys. Drei Burschen. Meshach, Shadrach and Abednego. Meshach, Shadrach und Abednego. They won't worship your golden image. Sie wollen dein Götzenbild nicht anbeten. Bring them to me. Bringt sie her. They come. Sie kommen. And Nebuchadnezzar says, Is it true? Nebuchadnezzar sagt, stimmt es? Will you guys not bow down to my image? Ihr wollt euch vor meinem Bild nicht verbeugen? I'm going to give you another chance. Ich gebe euch noch eine Chance. When the trumpet blows, I want you to bow down. Wenn die Trompete erschallt, dann sollt ihr euch beugen. Because if you don't, neigen. I'm going to throw you into the fiery furnace. Und wenn ihr das nicht tut, kommt ihr in den Feuerofen. From which no God can deliver you. Aus dem euch kein Gott befreien kann. Sure, King. Klar, König. We just want to say this. Wir wollen nur etwas sagen. Our God is able to deliver us from that furnace. Unser Gott kann uns aus diesem Feuerofen befreien. But. Aber. But. If he chooses not to. Falls er das nicht möchte. Is that faith? Ist das Glaube? But if he chooses not to. Aber wenn er sich dafür entscheidet, es nicht zu tun. You know, Shadrach could have said, "What are you talking about?" But Shadrach sagt, was sagst du da? Aber I'm not going in that furnace. Ich gehe nicht in diesen Feuerofen. Don't even doubt here. Hab doch keinen Zweifel hier. No, this was right. This was right along the lines of wisdom. Nein, das war genau weise. God never promised them he'd deliver them out of everything immediately. Gott hat ja nicht verheißen, dass sie aus allem sofort befreien wird. These three knew that. Diese drei wussten das. Hey King. Hey König. Our God is able to deliver us from that fire. Unser Gott kann uns aus diesem Feuerofen befreien. And if he chooses not to, und wenn sich dafür entscheidet, es nicht zu tun, know this, dann wisse, that we will not worship your golden idol. Dass wir dein Götzenbild nicht anbeten werden. Make the fire 7 times hotter. Mach das Feuer 7-mal heißer. And throw these guys in it. Und schmeiß sie rein. So they tie them up. Sie haben sie gefesselt. With their clothes. Mit ihren Kleidern. The soldiers bring them over. Die Soldaten bringen sie. You guys ready to become bacon? Seid ihr bereit, Schinken zu werden? Grilled chicken? Oder geräuchertes Händel? Hey, Shama, open the gate. Hey, Shama, mach das. Mach den Ofen auf. Probably opened the furnace, and the furnace was so hot. Und der Ofen war so heiß. These guys, these soldiers were fried like chicken. Dass die Soldaten wie Hühnchen gebraten all wurden. Of them were killed. Waren alle tot. They were gone. Die waren weg. Just like something right out of Indiana Jones. Wie etwas aus dem Indiana Jones. Right? Just open the door. Öffnet sich die Tür. Open the door. We throw them into the frying pan. Wir schmeißen sie in die Bratpfanne. The door comes, and all of a sudden it goes. This heat comes out. These guys come out. No skin, just skeletons standing up. Sind nur noch Skelette und fallen dann um. Shadrach, Meshach, and Abednego looking. Und Shadrach, Meshach und Abednego schauen. I guess they jumped in. I don't know how they got in there. Wie sie dann reingekommen sind, vielleicht sind sie reingesprungen. They wound up in the fire. Also jedenfalls enden sie im Feuer. And the king is sitting on his throne. Und der König sitzt auf dem Thron. Looks in. Und schaut hinein. Hey. Wait a minute. Was ist da los? How many guys you throw in there? Wie viele habt ihr da reingeworfen? 3. 3. Well, I see 4 in there. Also ich sehe da 4 drin. Let me see. 1, 2, 3. Lass There's mich sehen. 4 in there. Da sind 4 drin. Yeah, and one of them looks like the Son of God. Ja, und einer schaut aus wie der Sohn Gottes. Nebuchadnezzar comes off his throne. Nebuchadnezzar kommt von seinem Thron. Comes to the furnace. Kommt zum Ofen. It's red hot. Er ist glühend rot. Shadrach! Meshach! Meshach! Abednego! Come out of there! Kommt da raus! Come on out! Kommt da raus! Please, come out of there! Bitte, kommt raus! What do you want, King? Was wollt ihr, König? It's nice in here! Das ist gerade so schön gemütlich. They're fellowshipping with Christ in the furnace. Sie haben Gemeinschaft mit Christus im Ofen. Please come out. Bitte kommt raus. And these guys come walking right out of the furnace. Und sie kommen, gehen da heraus. They aus dem don't Feuerofen. Smell, they're not burned. Sie riechen nicht, sie sind nicht einmal verbrannt. What do you want, King? Was willst du, König? And the king made a decree. Und der König erließ. Anyone who speaks a word against the God of these three guys. Wer immer ein Wort gegen den Gott dieser drei Burschen spricht, have their legs and arms ripped out. Dem werden Arme und Beine abgerissen. This was God's purpose. Das war die Absicht Gottes. To magnify who he is. Zu groß zu machen, wer er ist. And he delivered them. Und er hat sie befreit. Out of their distress. Aus ihrem Unglück. After his purpose in the distress was fulfilled. Nachdem seine Absicht im Unglück erfüllt wurde. And let's close with that thought tonight. Mit dem Gedanken wollen wir abschließen. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. And you've never received Christ. Und hast Christus nie empfangen. You are in great distress. Du bist in einem großen Unglück. Because if you die tonight. Denn wenn du heute Abend sterben würdest. There's no forgiveness without the shedding of blood. Dann gibt es keine Vergebung ohne das Vergießen von Blut. And Jesus shed his blood, und Jesus hat sein Blut vergossen, to pay for our sin. Um für unsere Sünden zu zahlen. I'd like to pray with you tonight. Ich möchte mit dir beten heute Abend. I'd like to pray for you. Ich möchte für dich beten. Put your faith in Jesus. Glaube an Jesus. Stand on the promise of eternal life through Jesus Christ. Stell dich auf die Verheißung des ewigen Lebens in Jesus Christus. He is the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das die Sünden der Welt wegnimmt. Say, Lord. Sag, Herr. Take away my sins. Nimm meine Sünde weg. Please. Bitte. Forgive me. Vergib mir. Pray that prayer tonight. Bete dieses Gebet heute Abend. Lord, forgive me. Herr, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. I want to be your child tonight. Ich möchte heute Abend dein Kind werden. Is there one person here tonight? Gibt es eine Person heute? Who's praying that prayer? Die dieses Gebet betet. Would you lift your hand? I can pray for you. Wenn ihr eure Hand hebt, kann ich für euch beten. One person. Eine Person. Is there one? Gibt es jemanden? This is your night with the Lord. Das ist dein Abend mit dem Herrn. Is there someone here tonight? Gibt es jemanden heute hier? Who's in the midst of a fiery furnace? Der sich mitten in einem Feuerofen befindet. And you can't see the Lord. Und du kannst den Herrn nicht sehen. Pray with me tonight. Bete mit mir heute Abend. That God would show you His purpose. Dass Gott dir seine Absicht zeigt. In your distress. In deinem Unglück. Lord, we pray. Herr, wir beten. For each one here tonight. Für jeden einzelnen hier heute Abend. Give us the wisdom promised from above. Gib uns die Weisheit, die du uns von oben versprochen hast. That we might know. Damit wir wissen können. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Gedanken in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.